31. Kapitel. Ob mein Vater gleich von den Subtilitäten dieser Unterredung mächtig gekitzelt war, so ging's doch damit wie mit der Salbe auf einem gebrochenen Knochen. Sobald er nach Hause gekommen, fiel die Last seiner Betrübnis desto schwerer auf ihn zurück. Er geriet ins Nachdenken, ging häufig nach dem Fischteiche, ließ die Krempe von seinem Hute nieder, seufzte zum Öftern, fuhr niemand mehr hitzig an, und da die schnellen Anwandlungen des Zorns, welche einen Menschen so auffahren lassen, so sehr die Ausdünstung und Verdauung befördern, wie Hippokrates sagt, so wäre er gewiss aus Mangel derselben krank geworden, wenn nicht noch eben zu rechter Zeit seine Gedanken davon abgekehrt und seine Gesundheit durch einen frischen Tross von Unruhen erlöst worden wäre, die ihm meine Tante Dinah mit einem Vermächtnis von 5.000 bis 6.000 Talern hinterließ. Mein Vater hatte kaum den Brief gelesen, als er die Sache gleich beim rechten Zipfel fasste und seinen Kopf plagte, wie er es am besten zur Ehre der Familie anlegen sollte. Wohl 150 wunderliche Projekte nisteten sich eins nach dem anderen in sein Gehirn. Da wollte er dies tun und das und das andere. Er wollte nach Rom es dem Papste abprozessieren, wollte Aktien kaufen, John Hobson sein Landgut abfeilschen, eine Windmühle bauen. Vor allen Dingen aber wollte er das große Ochsenmoor umzäunen und meinen Bruder Bobby gleich auf Reisen schicken. Da aber die Summe endlich war und folglich nicht alles ausrichten konnte und in der Tat sehr wenig von all diesem gehörig und gut, so schienen von allen Projekten die beiden letzten den tiefsten Eindruck zu machen, und er würde sich auch gewiss zu beiden zugleich entschlossen haben, wenn's nicht der kleine eben erwähnte Umstand gehindert hätte, der ihn platterdings in die Notwendigkeit setzte, sich entweder für das eine oder das andere zu erklären. Dies war keineswegs so leicht geschehen, denn so gewiss es ist, dass mein Vater schon längst sein Herz auf diesen wesentlichen Teil der Erziehung meines Bruders gesetzt und als kluger Mann beschlossen hatte, ihn von der ersten Dividende, die ihm aus der zweiten Aktienausgabe der Mississippi-Unternehmung, bei der er spekulierte, zufließen würde, seine Reise antreten zu lassen, so hatte doch das Ochsenmoor, welches ein hübscher, großer, brachliegender, ungeschlachter, dem schändischen Gute Zugehör ja Anger war, fast ebenso alte Rechte und Ansprüche. Es war nun aber schon immer in der Familie Brauch gewesen, dass der älteste Sohn, bevor er heiratete, in fremde Gebiete Ein- und Zugang haben musste, nicht nur um durch die Leibesübung und häufige Veränderung der Luft seine eigenen persönlichen Anlagen zu verbessern, sondern auch zum Vergnügen seiner Fantasie, dass man ihm damit, dass er sagen könnte, ich bin gereist, eine bunte Feder mehr in den Schwanz setzte. Tantum valet, pflegte mein Vater zu sagen, quantum sonat. Auf der anderen Seite war der Fall des Ochsenmoores ebenso dringend. Ich glaube, es muss Unglück dazu gemischt worden sein, dass die Gründe an beiden Seiten so völlig gleichwiegend sein mussten, denn ob sie mein Vater gleich abwog, manche kummervolle Stunde in sehr tiefen und abstrakten Gedanken darüber hinbrachte, was dabei am besten zu tun sei, heute Bücher von der Landwirtschaft, morgen Reisebeschreibungen las, alle Leidenschaft beiseite setzte, die Gründe an beiden Seiten mit allen ihren Umständen beleuchtete, täglich mit meinem Onkel Tobi darüber ratspflog, mit Jorik philosophierte und über die ganze Sache mit Obadiah sich besprach. So ergab sich jedoch nichts so stark zum Behuf des einen, was sich nicht auch ganz genau auf das andere anwenden ließ oder doch wenigstens durch eine oder die andere Rücksicht von gleichem Gewicht die Schalen gleich schwebend erhielt. Nur wer es selbst gefühlt hat, kann sich vorstellen, was für ein Elend es ist, wenn ein Mann von zwei Projekten von gleicher Stärke gezerrt wird, die ihm beide gleich hartnäckig in entgegenstehender Richtung am Gemüte zupfen und reißen. Denn nicht Und zu gedenken der Verwüstung, die solches natürlicherweise in dem ganzen feineren Systeme der Nerven anrichten, muss, welche, wie Sie wissen, die Lebensgeister und subtileren Säfte von Herzen nach dem Haupt und so weiter führen, so ist es nicht zu sagen, in was für einem hohen Grad ein so widersinniges Reiben auf die gröberen und solideren Teile wirkt, indem es so oft es vorwärts geht oder rückwärts, allemal das Fett eines Mannes schmilzt und seine Kräfte schwächt. Mein Vater wäre diesem Übel erlegen, so gewiss, als er mit meinem Taufnamen erlag, wäre er nicht aus diesem oder genauso gut aus jenem durch ein frisches Übel erlöst worden, das Unglück vom Tode meines Bruders Bobby. Was ist das Menschenleben? Ist es nicht bald hier, bald dort, aus einer Sorge in die andere, eine Ursache des Verdrusses zugeknöpft, eine andere wieder auf?